Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Steppenkämpfer. Die geheime Geschichte des Genghis Khan. Von Maya Nielsen. Das Mittelalter, vor etwas über 750 Jahren. Wie aus dem Nichts taucht ein unbekanntes Heer auf und überzieht die Welt mit Krieg. Die Kämpfer kommen aus der Steppe. Auf struppigen Pferden donnern sie heran. Sie nennen sich Mongolen. Es sind ihrer unendlich viele. So viele, dass sie niemand zählen kann. Sie sind sehr treffsichere Bogenschützen. Der Anblick ihrer Gestalt und vor allem ihrer Gesichter. Schwarze Haare. Flößt Schrecken ein. Auseinanderstehende, geschlitzte Augen, fahle Gesichter. Diese Mongolen verschonen niemanden. Teufel, leibhaftige Teufel. Aus Russland dringen haarsträubende Meldungen nach Europa. Die heilige Stadt Kiew sei vernichtet, heißt es. Augenzeugen berichten stockend, was sie gesehen haben. Sie waren wie dichte Wolken. Das Rasseln der Wagen, das Brüllen der Kamele und des Viehs. Der Schall der Trompeten, das Wiehern der Pferde und das Geschrei einer riesigen Menschenmenge. Die Verteidiger konnten ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen. Pfeile verdunkelten den Himmel. Viele Sturmböcke hämmerten unaufhörlich gegen die Mauer, Tag und Nacht. Und so durchbrachen sie die Mauern und drangen in die Stadt ein. Kiew, einst die schönste Stadt Russlands. 400 herrliche Kirchen, 40.000 Einwohner, feste Stadtmauern. Und jetzt? Gerade noch 200 erbärmliche Häuser sollen übrig sein. Unfassbar. Die Einwohner niedergemetzelt, selbst Priester und Mönche getötet. Das Blut unserer Brüder hat gleich Wasserfluten die Erde getränkt. Unsere Dörfer sind zu Weiden geworden. Von unserer Größe ist nur ein Schatten geblieben. Furchtbar ist es, meine Kinder, ein Opfer von Gottes Zorn zu werden. Jede Stadt, jeden Landstrich, durch den sie kommen, machen die Mongolen dem Erdboden gleich. Verbrannte Erde, soweit das Auge reicht. Immer weiter ziehen sie nach Westen, heißt es, schon auf Polen zu. Immer näher kommt die mordende Meute. In den europäischen Ländern bricht Panik aus. Ruft die Ritter, unsere unerschrockenen, edlen Ritter, sie sollen die Horden vernichten. Der schlesische Herzog Heinrich II., ein echter Recke mit einem schwarzen Vollbart, stellt sich am 9. April 1241 mit einem deutsch-polnischen Heer bei der Stadt Liegnitz den Steppenkämpfern entgegen. Schwer gepanzert, gut trainiert, hoch zu Ross. So erwarten etwa 30 bis 40.000 Mann, die besten Kämpfer des Abendlandes, die fremden Horden. Und dann sind sie da. Aus großer Entfernung schwirren den Rittern Pfeile entgegen. Zehntausende, ach was, Hunderttausende. Die mongolischen Teufel galoppieren in wilder Jagd heran. Doch im Galopp treffen die Bogenschützen ins Ziel. Die Ritter wanken, aber sie halten Stand. Das haben sie sich alles viel schlimmer vorgestellt. Die Mongolen brechen ihren Ansturm ab, wenden sich zum Rückzug. Triumphierend nehmen die Ritter die Verfolgung auf. Sie spornen ihre Pferde an und galoppieren geradewegs in die vorbereitete Falle. Plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm. Mit gellenden Kampfschreien bricht das eigentliche Heer der Mongolen aus einer Niederung hervor. Die Ritter sind umzingelt. Jetzt ziehen die Mongolen schwere Pfeile aus ihren Köchern, solche, mit denen man Ritterrüstungen durchbohren kann. Im Handumdrehen sind die überraschten Ritter niedergemetzelt. Gefangene werden von den Mongolen nicht gemacht. Die Besiegten werden ohne Rücksicht getötet. Heinrichs Kopf wird abgeschnitten und auf eine Lanze gespießt. Johlend tragen die Sieger die grausige Trophäe vor ihrem Zug her. Und sie ziehen weiter. In nur einem Tag und einer Nacht legen sie eine Strecke zurück, für die andere 4 Tagesreisen einrechnen. Nicht einmal reißende Flüsse halten sie auf. Es ist kaum vorstellbar, dass die Menschheit bis zum Weltuntergang jemals ähnliche Qualen wird erdulden müssen. Das Unheil fegt wie eine Wolke vor dem Wind über die Länder hinweg. Bis nach Wien und darüber hinaus dringen die Steppenkämpfer vor. Die Menschen im westlichen Europa bereiten sich auf ihr Ende vor. Und dann, von einem Tag auf den anderen, sind die Kämpfer plötzlich weg. Verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Nach Osten seien sie geritten, heißt es. Warum? Das weiß niemand. Fragen über Fragen bleiben zurück, die den damaligen Papst Innozenz IV. In große Unruhe versetzen. Werden die Eindringlinge wiederkommen? Bricht bald ein neuer Sturm über uns herein? Die Steppenmenschen sind Christen, glaubt der Papst. Und er hat einen Gedanken, der ihn nicht loslässt. Vielleicht kann er sich mit den Unbekannten der Steppe gegen eine andere Gefahr verbünden, die Mohammedaner. Jemand muss sofort in das Land der Mongolen reiten und herausfinden, wie sie leben, woran sie glauben, wie stark sie sind und was sie vorhaben. Ein geeigneter Kundschafter muss her, ein Spion zur Rettung der Christenheit. Papst Innozenz IV. Wählt den italienischen Franziskanermönch Johannes von Plano Carpini aus. Eine gute Wahl. Der 60-Jährige ist sehr neugierig, geschickt im Umgang mit Fremden und überaus freundlich. Mit seiner gemütlichen Wampe wirkt er außerdem völlig unverdächtig. Ostern 1245 begibt sich Carpini, versehen mit einem Brief des Papstes an den Kaiser der Mongolen, auf die Reise in eine völlig unbekannte Welt. Keiner von denen, die ihn und seine Begleiter nach Osten reiten sieht, glaubt ernsthaft, dass er einen von ihnen jemals wiedersehen wird. Auf ihrem Weg reiten der Franziskanermönch und seine Begleiter durch unzählige zerstörte Städte und verlassene Dörfer. Den Wegesrand säumen Schädel und Knochen vieler toter Menschen. Carpini nimmt seine Mission sehr ernst. Die mongolischen Kriegspläne ausspionieren, das muss ihm einfach gelingen, mit Gottes Hilfe. Jeden Tag reitet er bis zur völligen Erschöpfung. Selbst bei Krankheit gibt er nicht auf. Noch bevor wir nach Kiew gekommen waren, war ich todkrank geworden. Dessen ungeachtet ließ ich mich doch auf einem Wagen bei großer Kälte durch den Schnee ziehen, damit die Sache der Christenheit nicht behindert würde. Carpini ist ein Jahr lang unterwegs. Da stößt er in Russland auf das Heerlager der Mongolen. Eigentlich ist es andersherum. Sie stoßen auf ihn. Unsanft wird er vor den Anführer Batu gezerrt. Er sei ein Gesandter des Papstes mit einer Botschaft an den Mongolenkaiser, erklärt der kleine dicke Mann dem Anführer und zückt die päpstlichen Papiere. Ein Blick auf das päpstliche Siegel und einer in Carpinis treuherzige Augen. Man glaubt ihm. Mongolische Bewacher geleiten ihn und einen Begleiter tausende Meilen lang in das weit entlegene Steppenland bis an den Hof des mongolischen Großkhans. Wie wird der Mongolenkaiser den Gesandten aufnehmen? Wie wird er ihn behandeln? Wir brachen unter vielen Tränen auf, wussten wir doch nicht, ob wir in den Tod oder ins Leben gingen. Wir waren so krank, dass wir kaum reiten konnten. Neben seiner Angst muss der Liebhaber köstlich zubereiteter Speisen auch noch einen knurrenden Magen erdulden. Wir standen morgens auf und ritten bis in die Nacht, ohne etwas zu essen. Und oft hielten wir abends so spät an, dass wir auch dann nichts aßen, sondern uns das, was wir abends hätten essen sollen, erst am Morgen gegeben wurde. Alle 25 bis 30 Meilen, selbst im Gebirge, wo es keine Dörfer gibt, befinden sich überall im Mongolenreich Poststationen, wo man frische Pferde oder Rennkamele bekommt. Mit 5 bis 7 Pferdewechseln täglich kommt der Franziskanermönch schnell voran. Schon bald reitet er mit den Bewachern durch die endlos scheinende Steppenlandschaft. Außer Gras wächst hier nichts. Für das Feuer nimmt man statt Holz Tierdung. Das Land besteht fast überall aus meist sandigem Kies. Es ist kaum fruchtbar. Das Tartanland ist noch viel wertloser, als ich ausdrücken könnte. Das Wetter lädt auch nicht gerade zu einem längeren Aufenthalt ein. Es gibt extreme Stürme mit eiskalten Winden, dass die Menschen manchmal nur mit Mühe reiten können. Manchmal lagen wir von der Gewalt des Windes niedergedrückt auf der Erde und konnten vor Staub kaum etwas sehen. Auch hagelt es dort oft sehr heftig. Zudem kommt im Sommer plötzlich glühende Hitze auf und sofort wieder eisige Kälte. Im Winter fällt in manchen Gegenden sehr viel Schnee. Carpini trifft erstmals auf Nomaden, die in runden Filzzelten, sogenannten Jurten, wohnen. Sie leben von der Viehzucht. Ihre Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen weiden sie in der kargen Steppe. Wenn die Weideplätze abgegrast sind, ziehen sie weiter. Ein hartes Leben. Härter geht es kaum. Carpini fragt sich kopfschüttelnd, wie es bloß möglich ist, dass dieses dem Wind und dem Wetter ausgesetzte Hirtenvolk zum Schrecken der ganzen Welt wurde. Ist heute etwa 5,5-mal so groß wie Deutschland. Aber in dem weiten Land leben gerade mal so viele Menschen wie in der Stadt Hamburg. Auch heute noch ziehen in der Mongolei Viehnomaden mit ihren Herden durch die Steppen. Nazanbayat ist Kinderarzt in Deutschland. Als Kind lebte er mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in einer Jurte. Nazanbayat. Der Name hat wie alle mongolischen Namen eine Bedeutung. Nazanbayat, das bedeutet glückliches Jahr. Nazanbayat ist das sechste von insgesamt 9 Kindern. Schon früh müssen die Nomadenkindern ihren Eltern helfen. Wenn sie noch klein sind, etwa mit 4 Jahren, müssen sie den Dung der Tiere einsammeln. Tierdung wird auch heute noch zum Feuermachen verwendet. Mit 6 oder 7 Jahren müssen die Nomadenkinder dann auf das Vieh aufpassen. Manchmal geht ein Tier verloren. Dann ruft Nazanbayat mit einem besonderen Ruf nach ihm. Du. 13 bis 14 Stunden am Tag bleiben die Kinder mit der Herde alleine auf dem Feld. Im Winter bei Temperaturen von minus 30 Grad. In der Mongolei gibt es viele Wölfe. Und muss man immer auf die Tiere aufpassen von den Wölfen. Und wir waren, manchmal, ich war so von morgen früh bis Abend bei den Tieren im Wald oder im Berg. Aber auch nachts muss immer jemand bei den Schafen sein. Wenn mitten in der Nacht die Schafe in Todesangst durcheinander rennen, dann ist es mal wieder soweit. Dann sind Wölfe in die Herde eingebrochen. Die ganze Familie muss dann raus aus der Jurte, um die gefährlichen Tiere mit Lärm zu vertreiben. Wir hatten damals keine Taschenlampe, nur so eine Kerze. Durch den Wind ist immer ausgelöscht, diese Kerzen. Und dann, wir haben nur geschrien. Und mein Papa hat so ein Gewehr gehabt. Und wir wollten eigentlich in die Luft schießen, aber es hat nichts funktioniert. Wir haben nur eine ganze Nacht geschrien bis morgen. Und wir haben gedacht, dass diese Wölfe haben gar nichts gemacht. Doch dann am nächsten Morgen hat meine Mutter gesagt, ein Schaf ist von einem Wolf gefressen worden. Aber außer vor Wölfen müssen die Schafe auch vor Adlern geschützt werden. Die mächtigen Raubvögel reißen sich ein Lämpchen aus der Herde und fliegen mit dem zappelnden, verschreckten Tier davon. Es gibt auch Tierdiebe. Darauf muss man sehr aufpassen. Das Vieh bestimmt den Tagesablauf der Nomaden. Dieser Tagesablauf ist ohne Ende. Das Herz der Familie ist Nasambayars Mutter. Bei Temperaturen von minus 20 Grad macht sie das Feuer in der Jurte und bereitet für alle das Frühstück. Dann geht sie zum Melken. Früh morgens und noch ein zweites Mal abends werden die Kühe gemolken, mittags um 12 die Schafe und alle 2 Stunden die Stuten. Stutenmilch macht richtig satt, aber sie muss aufwendig verarbeitet werden. Muss man jeden Abend von 2 bis 3000 Mal diese Stutenmilch so schlagen. Dadurch schmeckt viel besser. Stutenmilch, ich trinke gerne Stutenmilch. Also, wir haben Stutenmilch fast alle zusammen gemeinsam hergestellt. Abends haben wir diese Stutenmilch in einem Fass ungefähr 3.000 bis 4.000 Mal gerührt. Meine Mutter fängt meistens an. Also ich mache sehr gerne Stutenmilch. Eine frische Stutenmilch schmeckt nach wie Muttermilch. Eine gegorene Stutenmilch schmeckt nach Bier. So. Wenn sie sich nicht gerade um die Tiere kümmern muss, erledigt die Mutter mit Hilfe ihrer Töchter den Haushalt. Alle Lebensmittel werden zu Hause hergestellt. Käse ist Beslak und Stutenmilch Arek, Joghurt Tarak, Brot ist Tarak. Und Milch heißt Su. Die Wäsche waschen sie, indem sie Wasser über der offenen Feuerstelle in der Jurte erhitzen. In einer Badewanne wird dann die Wäsche für die 11-köpfige Familie gewaschen. Die nassen Sachen werden an einer Schnur in der Jurte aufgehängt. Ich finde, die Frauen arbeiten mehr als Männer in der Mongolei. Arbeit, Arbeit, Arbeit. In klirrender Kälte und furchtbarer Hitze. Tag ein und Tag aus. Kein Urlaub, kein freier Tag, keine freie Stunde. Nasambayars Mutter ist eine sehr kluge Frau. Obwohl sie selbst nie zur Schule gehen durfte, erkennt sie, dass Schulbildung der einzige Weg ist, diesem harten Leben zu entkommen. Sie hat uns alle in die Schule geschickt. Und mein Papa hat gesagt, also es geht um eure Zukunft. Als Nasambayar 9 Jahre alt ist, bringt ihn sein Pferd zum ersten Mal in die 50 Kilometer weit entfernte Schule. Und wir sind immer mit den Pferden in die Schule gegangen. 8 Stunden am Sattel. Und es war Winter sehr hart. Im Winter 8 Stunden am Sattel, es war minus 30 Grad. Und dann Schultasche am Rücken. Bei der weiten Strecke können die Kinder nur noch in den Ferien zurück zu ihren Eltern. Sie wohnen ab sofort in festen Häusern im Internat. Als Kind sehnt sich Nasambayar oft nach dem Lagerfeuer in der Jurte, an dem seine Mutter den Kindern abends Märchen erzählte. Kehren wir zurück ins Jahr 1246 zu Johannes von Plano-Carpini. Auf dem Weg zum Mongolenkaiser erfasst der Spion des Papstes, dass dieses Hirtenvolk, die Mongolen, in nur 40 Jahren ein Weltreich errichtet haben. Bis nach China reicht es. Ganz Asien ist unterworfen, auch die arabischen Länder. Die Namen der Länder und Völker, die sie besiegt haben, lauten wie folgt: Kitai, Naiman, Solanga, Schwarze Kitai, Kanana, Tumat, Eurat, Karanit, Uiguren, Sumongal, Merkit, Gerkit. Halbe Uiguren, Großungarn, Kirgis, Kosmir, Sarazinen, Bisarmenen, Turkmenen, Großungarn, Tachin, Mordwinen, Dorken, Tschazaren, Samojeden, Perser, viele andere Länder zu nennen, die ich aber nicht kenne. Beim allmächtigen Gott, wie konnte das gelingen? Wer hat die Kämpfer ausgebildet und losgeschickt? Wer hat ihnen die Geschlossenheit, die Geschicklichkeit und die Grausamkeit eingepflanzt? Eines Tages stößt der Mönch auf die Antwort. Ein Nomade verbeugt sich vor seiner Jurte an einem kleinen Altar vor dem Bildnis des Mannes, der den Mongolensturm entfesselt hat. Die Mongolen verehren ihn wie einen Gott. Sein Name Genghis Khan. Instinktiv weiß der Franziskanermönch, dass der Mann auf dem Bildnis der Schlüssel zum Verständnis der kämpfenden Mongolenhorden ist. Abends, am Feuer der Jurte, lauscht er gebannt den Erzählungen über Genghis Khans Leben. Zum Zeitpunkt der Spionagereise ist der bedeutendste Kaiser der Mongolen erst 19 Jahre tot. Viele Menschen haben noch Erinnerungen an ihn. Sein Vater Yesugei hat seine Mutter Ulün geraubt. 4 Söhne und eine Tochter gebar sie ihm. Genghis Khan war der Älteste. Temujin war ein Knabe mit Feuer in den Augen und Glanz im Gesicht. Temujin. So hieß er als Kind. Temujin, der Eiserne. Erst später erhielt er den Namen Genghis Khan. Schon bei seiner Geburt sagten alle, aus dem wird mal ein großer Krieger. Denn Temujin hielt bei der Geburt einen Blutklumpen in der Hand, groß wie ein Edelstein. Und das war das Zeichen. Temujins Vater Yesugei war ein Häuptling. Zu der Zeit waren alle Mongolenstämme untereinander zerstritten. Die Sitten waren rau. Keine Familie, keine Jurte, keine Viehherde war sicher. Wie aus dem Nichts ein Getrappel von Pferdehufen, dann schossen Pfeile durchs Lager, Angstschreie ertönten, Menschen krümmten sich sterbend am Boden und alles Vieh war gestohlen. Yesugei war ein guter Anführer. Wer in sein Lager kam, den beschützte er vor den räuberischen Banden. Darum schlossen sich viele Stämme ihm an und leisteten ihm den Treueeid. Als der junge Temujin 9 Jahre alt wurde, ritt sein Vater Yesugei, wie es Sitte ist, mit ihm auf Brautschau. Temujin wählte die 10-jährige Börte aus. Ein wunderschönes Mädchen. Eine gute Wahl. Temujin blieb bei Börte und ihren Eltern, um sie besser kennenzulernen. Und Yesugei ritt zurück zur Familie. In der Steppe stieß er dann auf seine Mörder. Es waren Tataren, die ihn freundlich zum Essen einluden. Ach, Yesugei, komm, iss mit uns. Wir haben ein Festmahl für dich bereitet. Wir stoßen auf unsere Freundschaft an. Das kannst du uns nicht verweigern. Yesugei hatte den Tataren vor langer Zeit einmal Vieh und Pferde geraubt. Anscheinend vergeben und vergessen, denkt er. Aber da kennt er die Tataren schlecht. Rache. Rache ist alles, was sie im Kopf haben. Heimlich mischten sie Yesugei Gift in die Stutenmilch, die Ayrak. Yesugei vergaß, dass man vorsichtig sein muss, dass man nur essen sollte, wovon der Gastgeber zuvor gekostet hat. Heißhungrig machte er sich über die Stutenmilch her. Elend ging er daran zugrunde. Das letzte Wort, das er sterbend sprach, war Temujin. Nach Jesugais Tod zogen die Gefolgsleute des Vaters mit all dem Vieh davon. Sie suchten sich lieber einen neuen starken Anführer. Verzweifelt versuchte die Familie, sie aufzuhalten, alles vergebens. Nur eine Handvoll Witwen mit Kindern, ein paar Greise und wenige treue Diener blieben im Lager zurück, ohne Schutz und Hilfe. Den kalten Steppenwinden ausgeliefert, den langen Wintern und den durchziehenden Räuberbanden. Aber Ölin, Temuchins Mutter, war nicht nur sehr schön. Sie war auch sehr klug und hatte ein mutiges Herz. Sie zog mit den anderen Frauen in die Steppe und sammelte wilde Zwiebeln, Wacholderbeeren, Haselnüsse und Äpfel und was die Steppe sonst noch hergab für ihre hungrigen Kinder. Temuchin, ein guter Junge, ein gehorsamer Sohn, half so gut er konnte. Manchmal gelang es ihm, etwas zu erjagen, kleine Tiere. Steppenmäuse zum Beispiel oder Vögel. Geschickt bog er sich Angelhaken zurecht und fing Fische. Aber oft, viel zu oft, musste die vaterlose Familie hungern. Temuchins kleine Schwester weinte sich in den Schlaf. Denn von einem aus dem eigenen Lager wurde Temuchin bestohlen. Von seinem älteren Halbbruder, Bekta. Hilflos musste er ein ums andere Mal zusehen, wie der Stärkere ihm die mühevoll erjagte Nahrung abknöpfte. »Wenn ich erst groß bin«, sagte sich Temuchin wohl tausendmal, wenn ihm wieder einmal die heißen Tränen übers Gesicht rannen, »dann wirst du dafür bezahlen, Bekta.« Und Wut ballte sich in dem Jungen wie schwarze Wolken über dem Altaigebirge. Einmal musste sie sich entladen. Carpini lauscht gebannt den Erzählungen am Feuer. Neugierig erkundigt er sich, wann sich Temuchins Schicksal wendete und was sein schweres Los veränderte. Ein Mord, bekommt er zur Antwort. Ein Brudermord. Und am Feuer der Jurte wird es still, als die alte Frau von der Zeit erzählt, als Temuchin 14 Jahre alt und kräftig geworden ist. Temuchin hatte einen großen, glänzenden Fisch aus dem Fluss Onan gezogen. Wie freute sich der Junge. 4 Tage können wir davon satt werden, 4 Tage ohne Hunger. Und da kam Bekta, sein Halbbruder, und entriss ihm mit Gewalt, was doch Temuchin aus dem Fluss gezogen hatte. Und nun war es genug. Temuchin stürmte ihm hinterher und schoss Pfeile auf seinen Halbbruder ab, von vorne und von hinten, wie bei einem Scheibenschießen, bis Bekta tot am Boden lag. Temuchins Mutter war verzweifelt, als sie davon erfuhr. Sie werden kommen und Bekta rächen, dachte sie. Temuchins Leben ist in Gefahr. Und da kamen sie auch schon herangaloppiert, viele Krieger, bewaffnet bis an die Zähne, um Bekta zu rächen. Temuchin floh in einen Wald hoch oben im Gebirge, bohrte sich ins Dickicht und rührte sich nicht von der Stelle, während seine Verfolger den Wald umstellten. 9 Tage hielt er es ohne Nahrung aus. Dann verließ er sein Versteck und sie konnten ihn schließlich doch noch gefangen nehmen. Tag und Nacht bewachten sie ihn. Eine schwere Holzfessel legten sie um seinen Hals. In den Wochen seiner Gefangenschaft lauerte Temuchin wie ein Raubtier vor dem Sprung auf eine Gelegenheit zur Flucht. Und dann, eines Abends, als seine Wächter ein Fest feierten und nur ein schwächlicher junger Mann den Gefangenen bewachte, da warf er sich mit der vollen Wucht seiner Holzfessel auf diesen Schwachen und entkam im Dunkel der Nacht. Und von Stund an wusste er, ich kann meinen Kopf aus jeder Schlinge ziehen. Ich werde die Stämme anführen. Ich werde ein guter Anführer sein. Temuchin ist ein Mann geworden. Stark, geschickt, klug und obendrein ein vortrefflicher Bogenschütze. Er lässt sich nichts mehr bieten. Pferdediebe, Räuber, Plünderer, er jagt sie alle davon. Seine Abenteuer sprechen sich an den Lagerfeuern herum. Die Menschen mögen ihn, Gefolgsleute finden sich zu ihm. Temujin kann jetzt endlich seine Verlobte Börte heiraten. 6 Jahre hatte sie Tag für Tag sehnsüchtig auf seine Rückkehr gewartet. Und jetzt war er endlich gekommen. Zur Hochzeit erhielt Temujins Mutter von Börtes Eltern einen einzigartigen schwarzen Zobelpelz. Ein wahrhaft kostbares, edles, schönes Stück. Als Temujin mit der Hand durch den seidenweichen Pelz fuhr, spürte er, wie sein Herz schneller klopfte. Jetzt waren sie nicht mehr arm. Die schlimmen Jahre waren vorbei. Mutter, gib mir das wertvolle Geschenk. Nimm ihn, mein Sohn, und tu damit, was dir gefällt. Temujin hatte einen Plan. Hatte etwas vor mit diesem Pelz. Am nächsten Tag ging er zu dem mächtigen Onkhan, Fürst des Stammes der Kirit. Temujin schenkte ihm den prachtvollen Zobel. Zum Dank gab ihm der Fürst das Versprechen, ihm zur Seite zu stehen, sollte Temujin eines Tages seine Hilfe brauchen. Und das war es, was Temujin dringender brauchte als einen Pelz, einen mächtigen Verbündeten. Nur wenige Tage später stand die alte Dienerin der Familie bei Morgendämmerung aufgeregt in Ülüns Jurte. »Mutter, Mutter, steht ganz schnell auf«, rief sie. »Die Erde bebt, ein Lärm wie vom Donner ist zu hören.« Krieger vom Stamm der Merkit näherten sich in rasendem Galopp. Und sie raubten dem Temujin seine frisch angetraute Frau, die Börte. Wie groß war die Sorge um das schöne Mädchen, wie groß die Verzweiflung. Temujin und seine Leute waren nicht stark genug, um allein gegen die Merkit-Krieger vorzugehen. Im gestreckten Galopp ritt Temujin zu dem mächtigen Onkhan und bat ihn um Hilfe. Der mächtige Fürst löste sein Versprechen ein. Als Dank für den Zobelpelz will ich dir deine Börte wieder herschaffen. Und wenn wir sämtliche Merkit vernichten müssten, ich werde von hier aus mit 20.000 Mann ins Feld ziehen. Als den Merkit Gewissheit wurde, welch schrecklicher Sturm auf sie zuraste, jagten sie mitten in der Nacht Hals über Kopf davon. Temujin und seine Krieger verfolgten sie. Auf seinem verzweifelten Ritt durch das flüchtende Volk rief Temujin fortwährend nach seiner Börte. Und dann, weit nach Mitternacht, der Mond stand wie ein glänzender Spiegel am Himmel. Da endlich kam aus einem rollenden Wagen die lang ersehnte Antwort. Temujin, Temujin. Die Liebenden lagen sich in den Armen und hielten sich lange fest. Die Merkit jedoch wurden bis zum letzten Mann ausgerottet, sodass sie wie Asche zerstoben und nichts von ihnen übrig blieb. Karpini bekommt eine Gänsehaut, als er vom Schicksal der Merkit erfährt. Er kann sich zusammenreimen, was weiter geschah. Durch den vernichtenden Sieg über seine Feinde empfahl sich Temujin als Schutzherr. Die mongolischen Stämme strömten ihm zu und schlossen sich ihm an. Die Anhängerschaft wuchs von Tag zu Tag und damit seine Macht. Ja, ja, nickt die Alte am Feuer. Genau so war es. So grausam er mit seinen Feinden verfuhr, so unermüdlich stand Temujin seinen Freunden bei. Er half seinen Leuten bei der Jagd, beschenkte sie mit Pferden und Pelzen, teilte, was er besaß, mit ihnen, war großzügig und zuverlässig. Bald war er Herr über 13 Lager. 30.000 Krieger unterstanden seinem Befehl. Die Häuptlinge, die mit ihrem ganzen Stamm zu ihm kamen, sprachen sich untereinander und sagten dann zu ihm: »Wir wollen dich zu unserem Khan, unserem Anführer machen.« Sie schworen ihm ewige Treue und gaben Temujin den Namen Chinggis Khan. Das heißt ozeangleicher Herrscher. Die Häuptlinge träumten schon damals davon, dass alle Stämme der Mongolen unter einem Herrscher vereint, unter Chinggis Khan, ihre Streitigkeiten für immer beilegen. Keine Raubzüge gegeneinander mehr, kein Hunger, Frieden unter den Steppenvölkern. Und auch Chinggis Khan begann diesen Traum zu träumen. Karpini hängt wie gebannt an den Lippen der Geschichtenerzählerin. Viele Fragen hat er noch, doch seine Bewacher schicken die alte Frau auf ihr Lager. Schlaf jetzt, sagen sie auch zu dem Franziskanermönch. Morgen brechen wir noch vor dem Morgengrauen auf. Wir dürfen keine Zeit verschenken, denn in wenigen Tagen wird die Wahl des neuen Großkhans sein. Die Wahl des neuen mongolischen Kaisers. Endlich hat Karpini die Antwort auf die rätselhafte Frage erhalten, warum die Mongolenhorden von einem Tag auf den anderen in Europa ihre Zelte abbrachen und in die Steppe zurückritten. Ögedei, der Sohn und Nachfolger Chinggis Khans, war gestorben und alle Nachkommen des Chinggis Khan mussten von überall auf der Welt in der Steppe zusammenkommen, um einen neuen Kaiser zu bestimmen. So wollte es das Gesetz. Diesem Tod also, denkt Karpini, während er inbrünstig sein Nachtgebet spricht, verdanken wir unser Leben. Am 22. Juli 1246 gelangt Karpini ins Hoflager der Mongolen. 5000 Kilometer hat er bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegt. Er kommt gerade noch rechtzeitig. Er ist dabei, als Güyük, ein Enkel Chinggis Khans, feierlich zum neuen Großkhan gewählt wird. Die Krönung von Güyük Khan findet allerdings später als geplant statt, wegen des Wetters. Als der Kaiser gewählt wurde, fiel so starker Hagel, dass als er schmolz, und wir haben das wirklich gesehen, mehr als 160 Menschen im Lager ertranken. Viele Behausungen wurden weggeschwemmt. Als Güyük Khan dann gekrönt wird, darf Karpini an ihm vorbeiziehen und sich vor ihm verneigen. Nachdem sie uns sorgfältig auf Messer untersucht hatten, traten wir durch die östliche Tür ein. Der derzeitige Kaiser, er dürfte etwa 40 oder 45 Jahre alt sein, ist von mittlerer Größe, sehr klug und nur allzu schlau. Sehr ernsthaft und würdevoll in seinen Sitten. Niemals sieht ein Mensch ihn wegen Kleinigkeiten lachen. Der Thron war aus Elfenbein wunderbar geschnitzt. Auch gab es Gold und Edelsteine und Perlen. 4000 Gesandte aus dem ganzen mongolischen Reich sind zusammengekommen. Sie bringen dem neuen Kaiser kostbare Geschenke. Auf einem Berg waren mehr als 50 Wagen aufgestellt, gefüllt mit Gold, Silber und seidenen Gewändern. Der Statthalter einer Provinz führte viele mit Bagdad-Stoff bedeckte Kamele herbei. Es waren, glaube ich, 40 oder 50 und viele Pferde und Maultiere, geschmückt oder auch gerüstet, einige in Leder, einige in Eisen. 4 Monate bleibt Karpini am Hofe des Khans. So lange dauert es, bis der Khan den Brief des Papstes in Empfang nimmt, ihn übersetzen lässt, eine Antwort verfasst wird und auch die übersetzt wird. Karpini nutzt die Wartezeit. Er hört sich im inneren Zentrum der Macht um, hat seine Ohren überall und trägt wichtige Informationen zusammen. So erfährt er auch endlich, wie die Geschichte von Temujin weiterging, wie es Chinggis Khan gelang, sein großes Reich aufzubauen. Der russische Goldschmied Kosmas, der den Thron des Kaisers anfertigt, ist seine beste Quelle. Dieser Russe erläuterte uns auch viele andere Geheimnisse, die wir wissen mussten. Chinggis Khan verdankt seine Macht den Schamanen. Ein Schamane? Na, Bei uns würde man Priester sagen. Wird von den Mongolen sehr hoch geachtet. Sie glauben, die Schamanen können mit den Göttern und mit den Geistern sprechen. Sie glauben, die Götter verraten den Schamanen, was in der Zukunft passiert. Die Schamanen kennen sich auch mit Heilkräutern gut aus und wissen, wie man Krankheiten heilt. Aber wieso verdankte Genghis Khan den Schamanen seine Macht, wundert sich Carpini. Nachdem die Häuptlinge Temujin zum Genghis Khan gemacht haben, zum Fürst der Steppe, hat Genghis Khan viele Jahre gegen alle Steppenvölker, die sich ihm nicht anschließen wollten, gekämpft. Kaiser aller Mongolen sein, das war sein Ziel. War aber nicht so leicht. Die anderen mongolischen Fürsten wollten selber auch gern Kaiser sein, genau wie er. Immer wieder gab es Krieg, immer wieder blutige Kämpfe. War eine schlimme Zeit. Und da kam Genghis Khan, ein Schamane, zur Hilfe. War der wichtigste Schamane im ganzen Land. Sein Name? Kökötschü. Eines Tages, er geht in die Berge, großer Schamane Kökötschü, und bleibt viele Tage weg. Und als er wieder zurückkommt, verkündet er: Die Götter haben zu mir gesprochen und mir gesagt, die ganze Oberfläche der Erde habe ich Temujin und seinen Söhnen gegeben und ihn Genghis Khan genannt. Fordert ihn auf, gerecht zu regieren. Alle Mongolen der großen, weiten Steppe glaubten der Weissagung des Schamanen. Ist ja Gottes Stimme, die aus dem Schamanen spricht, meinten sie. Ist die Stimme der Wahrheit. Und im Frühling des Tigerjahres, im Jahr 1206, 44 Jahre ist Genghis Khan alt, da kamen dann alle mongolischen Stämme an der Quelle des heiligen Flusses Arnon zusammen. In weiter Runde standen die Jurten, eine riesige Zeltstadt. Und die Völker der Steppe wählten Genghis Khan einstimmig zum König der Könige, Herrscher der Steppe, zum Großkhan der Mongolen. Heute sind 95% der Mongolen Buddhisten, aber viele Bräuche der Schamanen gibt es auch heute noch. Zum Beispiel werden einem Jungen erst mit 3 Jahren zum ersten Mal die Haare geschnitten, damit die bösen Geister ihn in seinen ersten Lebensjahren für ein Mädchen halten und ihn in Ruhe lassen. An Mädchen sind die bösen Geister anscheinend nicht so interessiert. Wenn ein Junge dann zum ersten Mal die Haare geschnitten bekommt, dann gibt es ein großes Fest. Der Junge muss mit seinen abgeschnittenen Haaren in einem kleinen Beutel einmal um die Jurte herumgehen und bekommt viele Geschenke. Meine Eltern haben ein kleines Fest gemacht. Die Nachbarn, meine Verwandten sind zu uns gekommen. Meine Mutter hat speziell Essen gekocht und selbstgebrannte Schnaps gemacht, Stutenmilch gemacht. Und dann wir haben gefeiert und gesungen. Am Ende habe ich viele Geschenke gekriegt. Das Erste, was Genghis Khan als Kaiser durchsetzt, sind Gesetze, die den Frieden unter den Mongolen sichern sollen. Mord, Vieh- oder Pferderaub, Plünderungen, Diebstahl, all das, worunter Genghis Khan als Kind zu leiden hatte, wird ab sofort mit dem Tod bestraft. Die Strafen werden schnell und ohne Gnade ausgeführt. Und Carpini beobachtet, dass durch diese Gesetze tatsächlich Friede und Stabilität unter den Steppenvölkern eingekehrt ist. In der ganzen Welt gibt es keine gehorsameren Untertanen. Sie erweisen ihren Herren Ehrfurcht. Selten oder nie stoßen sie Schimpfworte aus, auch dann nicht, wenn sie betrunken sind. Und sie betrinken sich viel. Krieg, Streit, Körperverletzungen und Totschlag kommen unter ihnen nie vor. Und Menschen, welche Diebstahl oder Räubereien betreiben, findet man bei ihnen nicht. Daher haben sie an ihren Truhen, in denen sie Schätze aufbewahren, weder Schloss noch Riegel. Wenn Vieh verloren geht, so bringt es der Finder zu Personen, die ausdrücklich dafür angestellt sind. Sobald Frieden im Inneren des Landes herrscht, will Genghis Khan die Mongolen reich machen, mit einem Krieg gegen das wohlhabendste Land Asiens, China. Unermesslich reich, das Land der schönen Frauen, der kostbaren Stoffe, der edlen Pferde, der bahnbrechenden Erfindungen, das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber auch das Land mit der besten Befestigungsanlage der Welt, mit der großen chinesischen Mauer. Zu der Zeit 2400 Kilometer lang, 8 Meter hoch, 5 bis 6 Meter breit. Gebaut, um die Nomadenvölker des Nordens abzuhalten. Wie ein gefährlicher Drache sieht das Bollwerk mit seinen gezackten Türmen aus der Entfernung aus. Diese Mauer will Genghis Khan mit seinem Heer durchbrechen und dann alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. 100.000 Kämpfer unterstehen seinem Kommando, geordnet nach Zehner-, Hundert- und Tausendschaften. Für den großen Kampf gegen das Volk der Chin drillt Genghis Khan sein Heer. Befiehlt er dichtes Gras, marschieren die Männer im Gleichschritt. Sagt er See, stellen sie sich zum Angriff auf. Und Bohrer heißt Attacke. Bis zur völligen Verausgabung übt er mit den Soldaten, bis jedes Manöver sitzt. Der Kaiser fordert eiserne Disziplin und unbedingten Gehorsam. 10 Männer bilden eine Einheit. Sollte auch nur einer von ihnen Feigheit zeigen und vor den Feinden fliehen, werden alle 10 mit dem Tod bestraft. Und jetzt dichtes Gras. Kosmas, der russische Goldschmied, berichtet Kerpini von dem grausamen Verwüstungsfeldzug der Mongolen durch China. Bei Kalgan, nordwestlich der Hauptstadt Peking, durchbrechen die Horden kampflos die große chinesische Mauer. Dann ziehen sie auf die Hauptstadt Peking zu. Rings um die Hauptstadt herum war dann wieder eine Mauer. Noch höher als die erste. 30 Kilometer lang, 12 Meter hoch, 15 Meter breit. Aber dieses Mal war die Mauer bewacht. Auf 900 Türmen standen Soldaten und schossen Pfeile auf die Angreifer ab. In der Steppe gibt es keine Städte, nur Zelte. Zuerst wussten die Mongolen nicht, wie sie die Mauern zerschlagen konnten. Aber sie lernten schnell, sehr schnell, wie man Katapulte baut, wie man Festungsgräben zuschüttet, wie man Tore donnernd aufbricht. Keine Stadt der Welt ist mehr vor ihnen sicher. Sprengstoff, auch den besitzen sie jetzt. Von den Chinesen haben sie den Umgang mit dem Teufelszeug gelernt. Verbreitet Schrecken, ein nur besiegter Feind ist nie gezähmt. Darum tötet sie alle. Diesen Befehl gibt Genghis Khan seinen Männern. Die Mongolen machen aus Angst vor späterer Rache niemals Gefangene. Nur ein paar Sklaven lassen sie am Leben. Tausende wurden in Peking niedergemetzelt. Frauen und Mädchen stürzten sich lieber freiwillig von den Festungsmauern in den Tod, als in die Sklaverei zu gehen. Einen Monat lang brannte die Stadt. Einen ganzen Monat. Genghis Khan hat China in kurzer Zeit unterworfen. In seinem neuen Großreich sorgt er nun für Sicherheit und Ordnung. Überall passen Soldaten auf. Wichtige Handelswege, die durch seine Gebiete führen, werden bewacht. Kerpini denkt an die ungewöhnlichen Gewürze und die feinen Seidenstoffe, die man jetzt in Europa kaufen kann. Sie stammen aus China. Der Handel blüht wie nie zuvor. Auch Wissen und Erfindungen wandern mit den Karawanen ungestört um die Welt. Das medizinische Wissen arabischer Ärzte zum Beispiel oder chinesische Erfindungen wie der Kompass oder das Schießpulver. Genghis Khan gründet in der Steppe die Hauptstadt Karakorum, von wo aus das riesige Reich regiert wird. Er lässt eine eigene Schrift erfinden, damit seine Gesetze und Befehle, seine Steuer- und Abgabenforderungen einheitlich bis in die letzte Ecke dringen können. Kosmas ist mit seiner Erzählung am Ende angelangt. Doch eine Frage hat Carpini noch. Wie starb der große Genghis Khan? Der Russe lächelt verschmitzt. Durch einen Sturz vom Pferd. Während einer Treibjagd auf Wildpferde. Die wilden Pferde galoppierten auf ihn zu und sein Rotschimmel scheute. Carpini sieht den Russen verblüfft an. Dieses Ende ist wirklich sehr ungewöhnlich für ein Kind der Steppe. Menschen, die in der Steppe aufwachsen, können nämlich meisterhaft reiten. Nazanbayar und sein Bruder haben sich immer Wildpferde gefangen und zugeritten. Die Pferde sind meine Lieblingstiere. Als ich noch Kind war, habe ich mehrere wilde Pferde eingeritten. Also ich bin meistens ohne Sattel geritten. Die Pferde sind ziemlich in der Mongolei ziemlich wild. Man muss sehr vorsichtig sein. Es ist nicht so einfach, ein Wildpferd einfangen. Und mein Bruder hat das Pferd eingefangen. Er hielt die zwei Ohren ganz fest. Die Pferde sind sehr empfindlich an den Ohren. Und ich steige auf das Pferd. Von einem auf den anderen Moment lässt der Bruder die Ohren des Tieres los und dann hält Nazanbayar sich an der Mähne fest und versucht oben zu bleiben. Egal, was das Pferd unternimmt, er lässt sich einfach nicht abschütteln. Das Pferd hat immer so Buckel gemacht und Buckel gemacht. Am Ende war ganz fix und fertig. Dann ich bin drauf geblieben. Wenn doch nur alle Mongolen von ihren Pferden fielen, seufzt der kleine, dicke Mönch. Carpini fragt den Goldschmied, was er von den Plänen des neuen Khans weiß. Flüsternd antwortet der Russe, sie werden wieder nach Westen ziehen und die Christen überfallen. Das ist längst beschlossen. Die Zeit für ihren Abmarsch ist bestimmt. Ein Heer soll durch Ungarn eindringen, ein zweites durch Polen. Der Russe verrät ihm alles, was er über die geheime Kampftechnik der Mongolen weiß. Nächtelang diskutieren die beiden Männer, wie man das mongolische Heer schlagen kann. Wer gegen sie kämpfen will, braucht folgende Waffen. Gute Bögen, starke Armbrusten, die sie sehr fürchten, genügend Pfeile und eine gute Brechaxt aus starkem Eisen. Man muss wie die Tartaren die Eisenspitzen der Pfeile heiß in Salzwasser abschrecken, um sie hart genug zu machen, die Rüstungen zu durchschlagen. Kein Geld darf gespart werden beim Waffenkauf, wenn die Christen ihre Seelen und Körper, ihre Freiheit und anderen Besitz retten wollen. Carpini empfiehlt den Christen, genau wie die Mongolen, Kundschafter einzusetzen. Das christliche Heer muss Tag und Nacht bewacht werden, da die Mongolen gern überraschend und aus dem Hinterhalt angreifen. Er warnt die Christen davor, fliehende Mongolen zu verfolgen, da es sich meist um eine vorgetäuschte Flucht handelt, bei der die Verfolger in eine Falle gelockt werden sollen. Außerdem werden die Pferde vom Verfolgen zu schnell müde. Macht Gefangene, rät er den abendländischen Kämpfern. Wenn es gelingt, sie festzuhalten, könnte es sein, dass für sie viel Geld bezahlt wird. Denn sie lieben einander sehr. Und ganz wichtig, alle Länder müssen sich gegen die Mongolen zusammentun. Einigkeit, Einigkeit, Einigkeit. Es gibt, wie es scheint, kein einzelnes Land, das ihnen allein widerstehen könnte, außer Gott würde für es kämpfen. Wenn deshalb die Christen sich selbst, ihr eigenes Land und die Christenheit retten wollen, müssen Könige, Fürsten, Barone und die Herren der Länder einig zusammenkommen. Wenn die Christen vor den Mongolen fliehen müssen, dann sollen sie hinter sich alles Stroh und Heu verbrennen, damit die vielen Pferde der Mongolen nichts zu fressen haben. Die Städte und Burgen sollen sich gut vorbereiten. Verpflegung und Holz als Brennstoff muss für viele Jahre vorhanden sein. Carpini berichtet von einer Burg im Land der Alanen, die bereits seit 12 Jahren belagert wird. Sollen die Mongolen sich einer Burg nähern, dann muss sofort geschossen werden. Mit Armbrusten, Schleudern und Maschinen müssen die Verteidiger Widerstand leisten. Ein flaches, überschaubares Feld sollen die Heerführer als Schlachtfeld auswählen. Nicht alle gleichzeitig dürfen losschlagen, sondern die Heerführer sollen viele Abteilungen getrennt voneinander aufstellen. Wenn einige nicht ganz so gut bewaffnet sind, müssen sie sich hinter den anderen halten. Carpini betet aus der Tiefe seines Herzens dafür, dass er lebendig zurück nach Hause kommt. Er muss die Christen warnen, dass der Angriff der Mongolen unmittelbar bevorsteht. Sein Wissen und seine Hinweise müssen das Abendland erreichen, beim allmächtigen Gott. Der Antwortbrief des Güyükan an den Papst ist endlich fertig übersetzt. Dem Papst wird nicht gefallen, was der mongolische Kaiser ihm schreibt. Auf das Angebot, die Taufe zu empfangen, schreibt Güyük: Diese Aufforderung können wir nicht verstehen. Auf die Bitte, die Christenheit zu verschonen, antwortet Güyük: Wenn sich der Papst und die Fürsten freiwillig unterwerfen, ginge das in Ordnung. Also nichts wie weg hier. Nach Hause. So schnell wie möglich. Das Abendland muss alarmiert werden. Sonst ist alles verloren. Endlich erhält Carpini die heiß ersehnte Erlaubnis, zurückzureiten. Er sitzt schon auf seinem Pferd. Da schlägt der Mongolenkaiser urplötzlich vor, dass er mongolische Gesandte mit zum Papst nehmen sollte. Dem Franziskanermönch rutscht das Herz in die Hose. Sollten die Mongolen mitbekommen haben, dass er ihre Kriegspläne und die Geheimnisse über ihr Heer und ihre Angriffstaktiken ausspioniert hat? Wollen sie ihn jetzt durch die angeblichen Gesandten umbringen lassen? Uns erschien es nicht dienlich, dass sie mitkämen. Erstens fürchteten wir, dass sie uns überfallen. Der zweite Grund war, dass wir Angst hatten, mit ihnen Spione einzuschleppen. Irgendwie schafft es Carpini, dass er die Gesandten nicht mitnehmen muss. Und dann geben er und sein Begleiter den Pferden die Sporen. Die Rückreise ist ebenso strapaziös wie die Hinreise. Wir gerieten in den tiefsten Winter. Wir lagerten oft in wüsten Gegenden, unmittelbar im Schnee. Und oft fanden wir uns gänzlich mit Schnee bedeckt, wenn der Wind ihn aufwirbelte. Am 10. Juni 1247 gelangen sie endlich wieder auf vertrautes Gebiet. Carpini und sein Begleiter treffen in der Nähe von Kiew ein. Der Empfang ist stürmisch. Als die Kiewer von unserer Ankunft hörten, liefen sie uns alle fröhlich entgegen. Sie beglückwünschten uns, als seien wir von den Toten auferstanden. So machten die Leute es mit uns auf dem ganzen Weg durch Polen, Böhmen und Russland. Wohin er auch kommt, Carpini muss überall von seinen Erlebnissen erzählen. Seinen schriftlichen Bericht über die Spionagereise, die Kunde von den Mongolen, reißt man ihm förmlich aus den Händen. Hundertfach wird er abgeschrieben und aufmerksam gelesen. Von Königen, Herzogen, Fürsten und vom Papst. Carpini konnte die Mongolen zwar nicht zu Verbündeten des Papstes machen, aber seine Spionagemission hat er gewissenhaft erfüllt. Die Christen bereiten sich auf den nächsten Ansturm der mongolischen Horden vor. Und? Europa fiel zu guter Letzt nicht in mongolische Hände. Die Steppenkämpfer drangen zwar noch mehrmals nach Westen vor, wurden aber erfolgreich abgewehrt. Das lag zum Teil daran, dass die Nachkommen von Genghis Khan sich gegenseitig blutige Kämpfe um die Macht lieferten und nicht mehr einig und geschlossen vorgingen. Ob die Polen ihren sensationellen Sieg über die mongolischen Horden zum Teil auch den wertvollen Hinweisen eines kleinen, dicken und sagenhaft mutigen Franziskanermönchs verdanken, steht so genau nicht in den Geschichtsbüchern. Johannes von Plano Carpini wurde zum Dank für seine Dienste vom Papst zum Erzbischof von Antivari in Montenegro ernannt. Dort setzte er sich auf andere Weise weiter für seinen Glauben ein. Er starb 1252 im Alter von 65 Jahren nach einem glücklichen, erfüllten Leben. Auf Wiederhören bei Audible.